from downtown. What are we talking about? Practice? We're talking about practice, man. You mean play basketball? We're talking about practice, man. Hallo und herzlich willkommen zu From Downtown, eurem NBA und Basketball-Podcast, Folge 34, wie immer präsentiert von der Basket, Deutschlands größtem Basketball-Magazin. Mehr Infos auf facebook.com/basketmagazin und basket.de. First Team All Defense. Das ist der offizielle zweite Entschuldigungs-Podcast bei Paul Pierce, meinerseits. Ja, kann man machen. Kann man nämlich auch mal machen, dann einen Game-Winner zu werfen. Die Zeit der Game-Winner scheint angebrochen zu sein. Bankshots vor allem. Gab nämlich derer zwei in den letzten zwei Nächten. Aber fangen wir vielleicht einfach mal vorne an. Ihr habt uns jetzt ein bisschen verspätet auf den Ohren. Sorry nochmal dafür, dass wir Mittwoch nicht wie gewohnt den Pod aufnehmen konnten. Aber so ist das nun mal. Wir machen das aus Spaß an der Freude. Ehrenamtlich. Genau. Und da ist das halt manchmal nicht drin. Und dann müssen wir leider hier und da mal ein bisschen später aufnehmen. Ich hoffe, ihr seid nicht böse. Aber ihr habt wahrscheinlich genauso wie wir versucht, fleißig NBA zu gucken. Mal mehr, mal weniger. Aber es gibt trotzdem genug, über das wir reden können heute. Ja, genau. Mit welcher Serie wollen wir denn anfangen? Wir wollten noch so einen kleinen Recap machen über die Sachen, die wir verloren haben, beziehungsweise die so ein bisschen durchgegangen sind. Genau, also seit letzter Woche Mittwoch sind noch zwei Sachen gewesen, die wir vielleicht auf jeden Fall noch erwähnen wollten. Einmal das siebte Spiel in der Serie zwischen den Clippers und den Spurs und dann eben natürlich verschiedene Awards, aber first and foremost eben, dass Stephen Curry MVP geworden ist für diese Saison. Beides nicht Sachen, die euch neu sind, aber sicherlich erwähnenswert, vor allem, weil natürlich das siebte Spiel wirklich, ja, ich weiß nicht, jetzt episch zu viel gesagt. Bestes Spiel der Saison auf jeden Fall. Ja, der Playoffs definitiv, wahrscheinlich der gesamten Saison, eben wegen dieser Intensität. Sehr selten, dass man in der ersten Runde schon zwei so gute Teams aufeinandertreffen und dann sich sogar noch eine Serie geben, die sieben Spiele dauert. Das war großartig. Also ich meine, wir haben zwei beide gesehen und es ging einfach hin und her. Du hast 110% gehabt, jede Possession war durchgedacht, als sei es der letzte Feldwurf im Spiel. Das war echt schon super. Vielleicht ein, zwei Sachen. Deine Meinung zu Chris Pauls Leistung? Wird das vielleicht jetzt ein bisschen überbewertet oder falsch eingeordnet zu anderen heroischen Playoff-Momenten der letzten Jahre? Oder? Naja, es ist halt die erste Runde. Deswegen sollte man das vielleicht gegenüber anderen Finals-Performances oder so nicht so hochhängen, aber die Leistung insgesamt bis zu seiner Verletzung in den Playoffs war absolut überragend. Und der Game-Winner dann noch dazu. Ich hatte das Gefühl, ihm tat's am Ende fast ein bisschen leid. In dem Interview nach dem Spiel sagt er so, ja, ist eigentlich total tragisch, wie du gerade sagtest, dass zwei solche Teams in der ersten Runde aufeinandertreffen. Er hat ja auch durch die Wake Forest Connection eine besondere Verbindung zu Tim Duncan. Das hat man nach dem Spiel auch gesehen, aber ja, einmal mehr hat er sich da als Leader profiliert und ich glaube auch die ganzen Kritiker, die ihm vorgeworfen haben, dass er noch nicht so weit in den Playoffs selber gekommen sind, ist, so wie wir zum Beispiel, die sind da so ein bisschen verstummt, beziehungsweise haben dann mal eine Antwort gekriegt, die dazu passend war. Jetzt muss er natürlich gucken, dass er seine Verletzung halbwegs übersteht in der nächsten Runde und dann hoffentlich an die Leistung wieder anknüpfen kann. Er ist jetzt im dritten Spiel wiedergekommen. Wir werden ja gleich sicherlich nochmal über die Bedeutung von Chris Paul oder vielleicht auch die Möglichkeit, ihn ein bisschen ruhen zu lassen, weil Austin Rivers auf einmal gut spielt, werden wir bestimmt gleich nochmal sprechen. Aber gerade was die Spurs betrifft, fragt ihr euch ja sicherlich auch, wie geht's weiter? Ich habe anstelle des Pods ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind. Ich fand, Danny Green war wahrscheinlich echt der beste Spieler in dem Spiel auf Seiten der Spurs, jedenfalls was die Defensive betrifft. Und wir glauben beide, dass es schwierig wird, ihn zu halten, wenn man wirklich einen großen Fisch wie LaMarcus Aldridge jetzt an Land ziehen möchte. Kawhi ist Free Agent dieses Jahr, der wird einen Max-Vertrag bekommen. Wird schwierig sein, ihn wieder an Bord zu holen. Ja, ich glaube auch. Also ich denke, wir haben ja gerade schon mal im Vorhinein darüber gesprochen, dass Ginobili wohl aufhören wird. Würde ich mich, also gut, mit meinen Predictions Richtung Paul Pierce habe ich jetzt ziemlich falsch gelegen, aber ich würde mal sagen, dass Ginobilis Tage wirklich gezählt sind. Ich glaube, dass Tim Duncan nochmal wiederkommt, aber wie du schon richtig sagtest, da musst du dich für eine Sache entscheiden, weil um Platz für zum Beispiel LaMarcus Aldridge oder Gasol oder wen auch immer zu machen, müsstest du auf jeden Fall Thiago Splitter irgendwie versuchen zu traden. Und da Danny Green Free Agent ist und mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Kohle will, ich würde mal so meinen Richtung 10 Millionen, könnte das bestimmt gehen, müsstest du ihn dann auch ziehen lassen. Also würde man die Spurs dann in einem ziemlich neuen Gewand nächste Saison wiedersehen. Ja, also wenn es eine Franchise gibt, die erfolgreich reloaden kann und direkt wieder um den Titel mitspielt, dann sicherlich die Jungs aus San Antonio. Die Pfeiler sind ja auch noch da, ne? Also solange Popovic da ist, solange das Front Office so ist, Tim Duncan noch dabei ist, Tony Parker wird jetzt auch nicht aufhören, Kawhi Leonard hast du schon gesagt, also da sind ja durchaus noch Jungs aus der Ära jetzt, die dann in die nächste mitgehen. Wenn man, ist natürlich immer schwierig, ein bisschen an dem Thron zu wackeln von Popovic als wirklich undoubtedly besten Coach, den die NBA zu bieten hat. Wenn es wirklich was gab, was ich kritisieren würde, ist, dass er jetzt gerade in der Serie meiner Ansicht nach ein bisschen zu wenig Patty Mills hat spielen lassen auf der Point Guard Position. Da war doch anzusehen, dass Tony Parker einiges an Meilen auf seinem Körper hat und nicht ganz die Matchups mochte. Ja, und ständig verletzt, immer irgendein Wehwehchen. Jedes zweite Spiel heißt es ja, er ist wieder unter Restriction, weil irgendwie wieder was war mit seinem Oberschenkel oder Hüfte oder Knöchel, irgendwas scheint immer zu sein. Ja, und Blake Griffin ist unleashed, aber auch da werden wir wahrscheinlich jetzt gleich bei den Clippers nochmal drüber sprechen. Insofern die zweite Randnotiz möchte ich es nicht nennen, weil es ist natürlich durchaus eine große Neuigkeit gewesen. Stephen Curry hat den Most Valuable Player Award gewonnen, hat sich demnach durchgesetzt, wie man es auch schon antizipiert hatte, ein paar Tage vorher gegen James Harden von den Rockets. Ich trage übrigens jetzt gerade mein Fear the Beard T-Shirt. Stimmt. Was nicht ganz so. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, ist nicht schlecht. Ja. Was nicht ganz so aussieht momentan in der Serie gegen die Clippers, aber meiner Ansicht nach, klar, das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich hätte es eher dem Bärtigen gegeben, ist aber eine hauchdünne Entscheidung gewesen insofern. Ja, bei mir auch 50-50, ich fände beides okay, ich hätte es genauso gut okay gefunden, wenn man es James Harden gegeben hätte, aber ich glaube, der Rekord von 67 Siegen war dann am Ende nicht zu schlagen. Zwei interessante Punkte. Steph Curry hat nur 32,7 Minuten pro Spiel auf dem Platz gestanden. Und das ist von allen bisherigen MVPs die niedrigste Spielzeit. Ja, was unter anderem ja fast, ich glaube, 20 Mal das vierte Viertel draußen gesessen in der regulären Saison. Ja. Und der zweite Punkt, eher so zum Schmunzeln. Ich weiß jetzt definitiv, wer der Bruder von Seth Curry, den man auch häufiger bei den Heimspielen eingeblendet, der eine versteinerte Miene hat. Er ist Luke Skywalker. Ja. Er wird zur bösen Macht übertreten. Er wird irgendwie seine Kumpels und seine Seite irgendwann mal verraten. Und ist wahrscheinlich brutal neidisch einfach. Ja. Ist dann Dale Curry Darth Vader? Der Schuss des Todes, der Todesstern, der Todesschuss? Weiß man nicht. Ja, aber guck mal, das ist auch scheiße. Ich meine, dein Bruder wird MVP, dein Vater ist auch irgendwie als einer der besten Shooter in der NBA bekannt und du sitzt halt daneben. Ja, aber du hast ja immerhin nur wegen dem Namen Curry schon eine Saison gespielt. Das ist eine ehrenwerte Sache, wie auch schon vorher Leute wie der Bruder von Blake Griffin hat ein Jahr bei Phoenix gespielt, wurde in der zweiten Runde gedraftet. Zoran Dragic. Ben Hansbrough, der dann bei den Bayern gestockt hat in Deutschland, stimmt. Der Bruder von Tyler Hansbrough. Und dann gibt es bestimmt noch ein paar Leute. Der hat mitgeschliffen. Lass uns auf die aktuellen Serien gehen. Ach ja, übrigens da vielleicht noch, wir haben eben über Arvidas Sabonis gesprochen. Dessen Sohn spielt gerade College und wird vielleicht gedraftet nächstes Jahr. Mein Tipp, ich will unbedingt in meinem Team den Sohn von Arvidas Sabonis haben. Das wäre geil, weil wir haben ja in dem Weihnachtsspecial haben wir mal über Sean Kemp gequatscht und sein Sohn ist ja auch im College ein ziemlich guter Zocker oder in der Highschool noch, ich weiß gar nicht mehr genau. Wäre cool, wenn die alten Namen mit ihren Söhnen dann wieder auflaufen würden. Ja. Nicht schlecht. Kommen wir zur ersten Serie. Ich weiß nicht, fangen wir im Westen an. Die läuft witzigerweise auch im Hintergrund. Das dritte Spiel, das gestern Nacht war. Golden State gegen Memphis. Und ich müsst mich entschuldigen, aber ihr werdet absolut entweder Häme oder unbändige Freude raushören jetzt bei mir, weil ich freue mich ein Ast ab, dass Memphis 2-1 führt. Viertes Viertel gerade, also wie gesagt, läuft ja bei uns im Hintergrund, noch 9 Minuten zu spielen und Golden State mit nur jetzt 67 Punkten. Terror-Defense. Es kam eben Klay Thompson wieder rein. wer stand direkt schon, obwohl er schon eingewechselt war, am Scorers Table, hat ihn angeguckt, angestarrt sogar. Du könntest eigentlich fast ein Technical dafür geben, Tony Allen, auch bekannt als First Team All Defense. Ja, behält denn dann, also wenn Memphis das so weiterführen kann, jetzt vielleicht auch sogar in Spiel 4, wenn sie 3-1 in Führung gehen würden, behalten dann die alten NBA-Veteranen um Charles Barkley recht, die sagen, ein Shooting-Team in den Playoffs wird dann doch nichts trotz 67 Siegen? Ich glaube, da ist der Trend einfach viel zu dominant, dass du Dreier immer viel wichtiger werden. Ich glaube, Memphis ist da wirklich auch das, sogar Chicago spielt ja ein bisschen Oldschool-Basketball, aber da hast du halt dann Levi Mirotic und andere, die da schon auch ordentlich Dreier ballern. Das ist wirklich Memphis die einzige Ausnahme in der Liga, die interessanterweise auch extra diesen Gegenweg gehen wollen, um ein bisschen anders zu sein. Und bisher wird es ihnen auf jeden Fall gerecht, dass sie eine Herausforderung darstellen, mit denen ja verschiedene Gegner und Matchups nicht rechnen. Insofern kann ich mir das schon vorstellen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Euphorie, ich tue mich noch so ein bisschen schwer, wirklich daran zu glauben, dass dieses Überteam aus der Bay Area jetzt federn lassen wird, beziehungsweise tatsächlich rausfliegen könnte. Bin sehr gespannt auf das vierte Spiel. Ja, also das kann sich auch total schnell drehen. Wenn sie jetzt das vierte Spiel gewinnen in Memphis, dann steht 2-2, fahren wieder zurück in die Bay Area. Wir wissen alle, wie heimstark die sind, dann führen sie 3-2 und dann sagen alle, wie konnten wir bloß an Golden State zweifeln, die sind ja doch so dominant, wie wir gesagt haben. Aber das ist halt in vielen Serien so, da kommen wir dann gleich bei Chicago und Cleveland nochmal zu. Dieses Spiel 4, das kann halt ausschlaggebend sein oder könnte das wichtigste Spiel der Serie werden. Ich glaube, Memphis, so wie wir es da gerade wieder sehen, macht's einfach gut, Golden State den Spaß am Basketball zu nehmen. Also A, durch ihre Defense, diese kleinen Nicklichkeiten die ganze Zeit. Und Steph Curry, das haben wir beide gerade schon gesagt, sieht irgendwie ein bisschen lustlos aus. Ein Stat dazu vielleicht, in den letzten beiden Spielen, die ja Golden State beide verloren hat, ist er 4 von 21 von der Dreierlinie, 19%. Das ist natürlich total untypisch und hat vor allem was damit zu tun, wie Mike Conley, jetzt wo er wieder da ist, Tony Allen, aber auch so ein Beno Udrih, ihn verteidigen um die Dreierlinie, weil die offenen Schüsse, die er sonst gekriegt hat, die kriegt er nicht mehr und er wird auch beim Zug zum Korb sofort gefoult oder rennt ständig in einen dieser Monster-Screens von Sibo oder Gasol rein. Ja, sie hatchen sehr aggressiv gegen ihn, dass er gar nicht erst die Möglichkeit hat, diesen Zug zum Korb anzudeuten, um dann eben doch den Dreier zu nehmen. Das ist sehr interessant, was Dave Jürger macht. Der will halt, dass der Ball... Jürgermeister. Ja, genau. Es gab so ein T-Shirt, das habe ich die geschickt. Vielleicht hängen wir das einfach mal an den Post an. Dann will ich das jetzt nicht spoilen, dann kriegt ihr das noch mit. Die Jungs vom Jürgermeister haben auf jeden Fall die Anordnung bekommen, dass Clay und Steph immer geschwärmt werden sollen und dann hast du halt so Leute wie Iggy oder Draymond Green, die schießen müssen oder auch Sean Livingston und ganz ehrlich, das haben wir auch mehrfach gesagt, ich glaube, wir mögen beide Draymond Green, auch wenn ich es vielleicht nicht ganz so sehr zeige, aber er ist einfach kein Shooter, man darf ihn nicht zu dem machen, was er nicht ist und ganz, ganz offene Schüsse kann er manchmal treffen, aber ist auch nicht gesichert und man hat das hier im dritten Spiel gesehen, da war Draymond Green 1 von 8, lässt den einfach werfen. Wer ist denn dann deine dritte Scoring-Option? Ich finde jetzt von dem, was ich so gesehen habe, und ich habe ja leider Gottes die Tage nicht so viel Basketball gucken können, aber Harrison Barnes hat seinen Job eigentlich ganz gut gemacht, nur als dritte Scoring-Option in Anführungsstrichen ist das vielleicht ein bisschen wenig. Ja, musst du fragen. Also gerade, also angenommen, es würde jetzt ein bisschen noch düsterer aussehen und sie würden tatsächlich jetzt das Spiel verlieren, musst du auch dir überlegen, ob du dann nicht offensiv wenigstens mal David Lee bringst, weil der ist einer der wenigen Spieler oder wahrscheinlich der einzige neben den Splash Brothers, der seinen eigenen Wurf kreieren kann. Im Post, ja, absolut. Klar ist der defensiv eine Liabilität, aber... kannst du halt da nicht ändern, da musst du ein bisschen adjusten. Ja, vor allem wäre dann Memphis auch gezwungen, ihn weiter draußen zu verteidigen, weil David Lee auch durchaus einen Midrange-Jumper treffen kann. Das heißt, Sibo und Gasol würden eben die Wege unterm Korb nicht mehr so zumachen können, wie sie es jetzt gerade machen. Das könnte schon eine Alternative sein. Jetzt, wo du es sagst, würde mich auch nicht wundern, wenn Kerr vielleicht im Spiel 4 darauf zurückgreifen wird. Ja, was ihn definitiv wehtut, ist, dass eben... Bogut unheimlich viel spielen muss, weil sie nicht switchen können bei einem Pick-and-Roll gegen Gasol. Draymond Green hat natürlich eine wahnsinnige Kraft, aber so 4-5 Possessions hintereinander, da hat er einfach nicht die Länge, Gasol zu verteidigen, der dann im Zweifel einfach irgendwie den Ball rauskickt oder clever wie er ist, ein paar Freiwürfe rausholt. Das tut ihnen sehr weh, da sind sie nicht so flexibel wie sonst wahrscheinlich gegen jede andere Mannschaft der Liga. Wahrscheinlich, ja. Aber gegen die beiden großen Jungs im Frontcourt der Grizzlies tun sich da bislang sehr schwer. Natürlich ist es alle noch nicht aller Serie Abend sozusagen. Nein, wir müssen erstmal gucken. Die haben die Firepower und auch jedes Mal, wenn wir hier irgendwie so einen Run sehen von Golden State, das Scoren fällt ihnen halt tendenziell sehr leicht. Wenn es einmal losgeht, fallen die Dreier und dann hast du ganz schnell einen Rückstand wettgemacht. Ich glaube, das Ziel muss einfach von Memphis sein, so plump es sich auch anhört, möglichst entweder vorne zu sein oder das Spiel eng zu gestalten, weil wenn Golden State einmal wegzieht, 10 Punkte plus, dann wird es ganz schwer, da mit so einer recht offensiv limitierten Mannschaft wie Memphis dann das nochmal aufzuholen. Ja, ich glaube auch, Memphis sollte sich nicht auf so ein Game of Runs einlassen, aber wenn es wirklich Possession um Possession geht, dann scheint mir Memphis in der einen oder anderen Aktion doch stabiler. Wir sehen das gerade hier, den Post. Das ist zum Beispiel so eine Szene, wie du gesagt hast gerade. Gasol postet gegen Draymond Green auf, dreht sich einmal, nimmt sich dann einen kleinen Schuss und das kann Draymond Green halt nicht verteidigen. Der ist jetzt nicht reingegangen, aber das ist unheimlich schwer für Golden State, das stimmt. Aber Memphis ist, glaube ich, für jeden scheiß Matchup, ehrlich gesagt. Gefallen hat mir auch, wie Tony Allen einfach in die Tanzeinlage der Kinder gelaufen ist. Ja. Das war im zweiten Spiel. Tony Allen tut natürlich so, als würde er nichts mitbekommen. Es tanzen irgendwie 20 Kinder am Mittelpunkt der Arena und es gibt ein riesen Five-Konzert. Da passiert nichts. Tony Allen fängt an, fängt an, die Hände der Kinder zu schütteln und sagt wahrscheinlich noch grit and grind. Und der Grindfather. Unfassbar. Also ich verstehe nicht, wenn einer von euch ihn nicht mag, bitte schreibt sofort, wieso das der Fall ist, weil ich weiß nicht, wie wir diesen Spieler mit dieser Intensität, wir haben eben gesagt, können wir eigentlich nochmal Revue passieren lassen. Wir haben gesagt, wie jeder von euch kann sich sicher vorstellen, dass der Junge irgendwann mit 40 mit so einer Papiertüte, so einer braunen, wo ein Bier drin ist und irgendwie in einem Joint irgendwo auf dem Court läuft und sagt, Jungs, jetzt spielen wir ein bisschen Streetball und ich verteidige den besten Spieler. Wer ist von euch der Beste? Don't reach, young blood. Und dann wird der Typ nur verarscht, dass der von dem 40-Jährigen fertig ist. Und er wird nie wieder da spielen. Nee. Dann fragen die, und Jack, hast du mal Bock wieder mal ein bisschen spielen? Nee, ich bin mit meiner Frau Essen verabredet. Hast du Angst, dass der Opa wieder kommt? Ja. Der Alte sagt, der meinte, der sei First Team All Defense gewesen. Ja, ja. Naja, insofern, ich glaube, man kann sich einfach freuen auf jedes Spiel, weil es so zwei unterschiedliche Philosophien sind und macht Spaß. Ja, wird auf jeden Fall eine enge Serie, das glaube ich schon. Also ich glaube, selbst wenn Memphis 3-1 in Führung gehen sollte zu Hause im nächsten Spiel, dann wird Golden State ihr Heimspiel gewinnen und dann wird es nochmal eine enge Kiste. Ja, ja. Also so 6-7 Spiele werden wir auf jeden Fall sehen. Ja, meine ich auch. Anderer Meinung sind wir allerdings bei der Serie, die andere Serie im Westen, Houston gegen die Clippers. Steht zwar auch nur 2-1 für die Clippers, mit einem restlichen Spiel in Los Angeles. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, dass wir glauben, diese Serie kann schneller vorbei sein, als man denkt. Ja, Blake Griffin. Ist es jetzt eigentlich Blake Griffins Team oder ist es Chris Pauls Team? Kann man nicht sagen. Aber jetzt hat man halt gerade gesehen, in den anderthalb Spielen, sage ich jetzt mal, wo Chris Paul nicht gespielt hat. Zweieinhalb waren es ja dann sogar. Zweieinhalb, ja. Unleash Blake Griffin. So, er 25, kann 10 und 8. sein. Das sind MVP-Nummern, die nicht mal LeBron irgendwie aufgelegt hat. Oder Oscar Robinson, ja. Das ist echt krass. Also was er macht, er kann wirklich alles. Kann den Ball hochbringen, kann im Post, hat er so eine Ruhe, diesen Spin-Move, den er anbringt, trifft mittlerweile sehen, ruhig, butterweich den Midrange-Jumper. Warum ist der so verzögert? Ich find, also, ach so, ja, der Release. Der hässlichsten Jumper überhaupt. Ja, ich weiß nicht, der klappt halt dann sehr, sehr stark das Handgelenk dann irgendwie ab, aber gut, es hilft. Wer trifft, hat recht. Aber vielleicht interessant, und da waren auch einige Fragen von euch, gucken wir jetzt gleich nochmal, was ihr uns so an Fragen gestellt habt, aber wieso wurde gefragt, mögen wir Austin Rivers nicht? Und was ist mit Austin Rivers passiert? Hat 25 Punkte aufgelegt im dritten Spiel jetzt, Chris Paul somit wichtig entlastet. Wir haben schon mal über Austin Rivers gesprochen und wir haben beide gesagt, er hat definitiv das NBA-Potenzial. Er hat die Größe, er hat die technischen Voraussetzungen, er hat ein ganz gutes Dribbling, aber überdreht sehr viel. Vielleicht auch eine Szene exemplarisch, die du mir eben gesagt hast, wo ich nur den Kopf geschüttelt habe nach dem Dreier. Ja, genau. Also im letzten Spiel, wo er die 25 Punkte gemacht hat, da nimmt er sich, ich glaube es war sogar gegen James Harden, einen Dreier einen Meter hinter der Dreierlinie. Swish den rein, es war aber meiner Meinung nach trotzdem ein katastrophaler Wurf, den du dir eigentlich so ein Heatcheck-Ding, den du dir eigentlich nicht nehmen darfst, weil in 30% der Fälle trifft er den und in 70 nicht. Und wenn er nicht reingeht, dann wird Doc Rivers ihm wahrscheinlich Fernsehverbot an der Seitenlinie erteilen. Der geht aber rein und dann rennt er zurück und macht dieses I put you on an island Cooking-Ding von James Harden. Also Naja gut, ob zwei Playoff-Spiele jetzt dafür ausreichen, den Vize-MVP so zu dissen, weiß ich nicht. Aber er hat seine Sache gut gemacht. Wie gesagt, es waren ein paar Schüsse dabei, die meiner Meinung nach glücklich gefallen sind. Aber was er wirklich gut gemacht hat, das kann man ihm nicht absprechen, ist der Zug zum Korb. Er hatte, glaube ich, im dritten und vierten Viertel drei And-Ones, wo er zum Korb gezogen ist, den Kontakt aufgenommen hat und den Ball trotzdem reingelegt hat. Also, wie du schon sagst, eine wertvolle Entlastung für Chris Paul. Der Post von mir bei Facebook war auch nicht ganz ernst gemeint. Ich möchte in keiner Welt leben, in der Austin Rivers der beste Spieler auf dem Feld ist. Aber es ist einfach wirklich so überraschend, weil wenn man sich die anderen Namen eben da anguckt, die da auf dem Court rumlaufen, Blake Griffin, James Harden, Dwight Howard und, dann würdest du nicht unbedingt damit rechnen, dass Austin Rivers hinterher das erste Interview nach dem Spiel kriegt. Also aus den Antworten bei Facebook von euch tropft es nur so von Herzblut für das jeweilige Team. Christopher Meidel, großartig. Ist kein schönes Gefühl, wenn man morgens aufwacht, die Scores checkt und dann sieht, dass seine Rockets vom Nullproduzenten Austin Rivers zerschossen wurde. Hashtag traurig as fuck. Großartig. Ja, einer hat die Knicks-Flagge hochgehalten. Wir sind erst am 19. wieder dran, wenn es die Draft-Lottery gibt. Ja, ich meine, das ist so eine Sache. Ich habe ehrlich gesagt auch gesagt, Houston hätte Kapital daraus schlagen müssen. Haben natürlich ein Spiel gewonnen, eins verloren zu Hause. Aber wenn du Homecourt Advantage hast, musst du eigentlich versuchen, da beide Spiele zu gewinnen. Wir wissen es, 95% der Teams, die 2-0 vorne liegen, die schaffen es dann auch, die Serie zu gewinnen. Man sieht, wie eng die vier verbleibenden Serien jetzt sind. Alle Serien waren nach zwei Spielen unentschieden, stand es 1-1. Ja, aber ich glaube einfach, ich bin ein bisschen enttäuscht, ist natürlich Meckern auf hohem Niveau, aber von James Harden. Er hat zwar, bringt seine Stats, aber er hat bis auf das eine Spiel gegen Dallas, wo er 42 aufgelegt hat, nie wirklich dominiert und man könnte ketzerisch wirklich behaupten, dass Dwight Howard der beste Rocket ist in diesen Playoffs. Bisher. Gibt es nach Playoff Rondo jetzt einen Playoff Howard, habe ich gerade gedacht. Letztes Jahr in den Playoffs, in der Serie gegen Portland, überragend gegen LaMarcus Aldridge. Welchen Spieler also hast du zuerst genannt? Habe ich nicht Playoff, ach so, ja, den kennst du ja gar nicht mehr, stimmt. Was macht der jetzt eigentlich die ganze Zeit? Weiß ich nicht. Urlaub wahrscheinlich. Der spielt vier gewinnt. Ja. Da ist er wenigstens gut drin. Ja. Naja, aber wirklich, also Dwight Howard, das ist so der Dwight Howard, den wir eigentlich alle kennen, wenn er wirklich gesund ist. Es scheint immer so, er war jetzt auch in der Saison nie so richtig, er war dauernd verletzt, nie so richtig fit, aber wenn er fit ist, was er für ein wichtiger defensiver Anker ist und auch offensiv dann mit den ganzen Lobs, ich meine, da kommt halt kein Mensch ran, ne? Mit Sprungfedern in den Schuhen plus, zwei, was hat er, 2,10 Meter knapp oder so, da wird's halt schwierig. Und selbst Blake Griffin oder DeAndre Jordan werden da das ein oder andere Mal im Post hin und her geschoben. Also da ist er wirklich eine wichtige Präsenz. Gebt ihr aber recht, dass James Harden so ein kleines bisschen enttäuschend ist. Auf der anderen Seite fand ich J.J. Redick hat seinen Job auch überragend gemacht. Also A, die Verteidigung gegen James Harden, aber auch die 31 Punkte vorne. J.J. Redick ist, glaube ich, einer der schnellsten Spieler, wenn es darum geht, Cuts zu laufen und um Screens rumzulaufen, wie ein Wiesel, also für einen Verteidiger unheimlich schwer zu covern. Und da hat er die Defense der Rockets im letzten Spiel ziemlich alt aussehen lassen. Ja, ich gehe nochmal gerade die Posts durch, die wir vor knapp einer Woche schon geschrieben haben, am Dienstag dann, glaube ich, wo wir nach Fragen gefragt haben. Da haben wir jetzt so ein bisschen über eine Sache gesprochen, eben mit Austin Rivers, die Manuel Bateman, auch, also ich denke mal, dass Bateman ist, gefragt hat, ist Austin Rivers ein legitimer NBA-Spieler? Also ich denke schon. Manchmal ist das eben nur so eine Brainfuck-Aktion. Jason Terry führt ihn da teilweise ein bisschen vor mit ein paar Pumpfakes, ihn dann schon irgendwie in die Luft zu bekommen. Da muss er ein bisschen disziplinierter werden. Ich glaube, er möchte zu viel und jetzt ist vielleicht erstmal ein bisschen Demut angesagt und dann wird das sicherlich was auch mit einer NBA-Karriere. Man hat gesehen, dass er es kann. Manchmal muss er es ein bisschen ruhiger angehen, definitiv. Ja. Ich guck mal gerade, bevor wir jetzt in den Osten gehen, können wir bestimmt noch sagen, die Rollenspieler von Houston gefallen mir eigentlich sehr gut. Josh Smith, Jason Terry findet Brewer. Seinen zweiten Frühling. Du hast am eigenen Leib erfahren müssen. Und Corey Brewer, die alten Mavs-Spieler, ziehen da richtig auf. Ob das nun reicht, weiß ich nicht, weil du musst natürlich scoren, aber du musst vor allen Dingen irgendwie eine Möglichkeit haben, Blake Griffin zu verteidigen. Ich hatte mir dann noch aufgeschrieben, dass ich halt hoffe, dass Josh Smith vielleicht echt defensiv vor allem der X-Faktor sein kann, weil er sehr schnell auf den Beinen ist, hat, wie man weiß, mit seinen Block-Steals, hat sehr flinke Hände. Das könnte was werden, aber so dominant und ruhig vor allen Dingen, wie Blake Griffin gerade spielt, wird das wahrscheinlich erstmal nichts, oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Also Blake Griffin ist zu als neue, in seiner neuen Rolle als Point Forward, zu dominant, glaube ich, im Moment. Ich glaube nicht, dass die Serie in 7 Spiele geht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das wird eher für die Clippers ausgehen und dann auch recht deutlich. Es kann aber auch sein, dass nach der langen Serie in Runde 1 schon gegen San Antonio vielleicht den Clippers irgendwann mal so ein bisschen die Luft ausgeht. Da bin ich mal gespannt, ob das in Spiel 4 oder 5 schon der Fall sein könnte. Ich meine, so einige Wehwehchen haben sie jetzt schon. Ich glaube auch Glenn Davis, um seine Wichtigkeit im Team jetzt mal dahingestellt oder auf dem Platz, aber hat sich auch verletzt oder ist questionable für das nächste Spiel. Also mal gucken, ob diese 7 Spieler am Anfang doch an ihnen zehren, weil Houston hat da ein paar mehr Tage Ruhe gehabt auf jeden Fall. Ja, das Problem ist dann natürlich wieder, auch wenn du die Starting Five mehr spielen lässt, das müssen wir leider immer wieder aufführen, wenn tatsächlich in einem Playoff-Spiel gegen die Houston Rockets Lester Hudson, JJ Redick, Jamal Crawford, Hedo Turkoglu und dann Big Baby Davis auf dem Platz stehen, ist deine defensive Intensität oder Ceiling sehr niedrig. Ja. Kann wahrscheinlich sogar Big Baby drüber springen über dieses Ceiling. Ja, ich weiß nicht. Ich finde es ja, sogar... Vielleicht muss Houston auch gerade dann ihre Starting Five mal länger spielen lassen, ne, damit sie genau das ausnutzen. Also eben nicht zur gleichen Zeit, wenn Chris Paul und Blake Griffin den Platz verlassen, dann auch Dwight und James Harden rausnehmen, sondern dann wirklich sagen, Dwight, heute musst du mal 42 Minuten ran, weil ich will dich 8 Minuten alleine gegen Glenn Davis haben. Sie haben leider keinen Spieler, der Dwight Howard wirklich defensiv fordert im 1 gegen 1, so wie du es jetzt zum Beispiel bei der Memphis-Serie hast, wo du sagst, hey, wir werfen jetzt Siebo einfach mal 6 Mal hintereinander den Ball in den Post. Meinetwegen gehen nur 2 davon rein, aber der Gegenspieler Draymond Green ist dann schon gut K.O., wenn er damit fertig ist. Das können die Clippers nicht machen. Ja, Dwight Howard ist im Prinzip einfach nur Help-Defender, weil du DeAndre Jordan nicht wirklich aktiv verteidigen musst. Und zum Korb ziehen tun sie jetzt auch nicht unbedingt, werfen viele Dreier. Insofern, weiß ich nicht, wie sie da irgendwie was machen können. Müssen jetzt aber auch nicht unbedingt so viel verändern, weil sie 2-1 vorne liegen. Ja. Ich sag tatsächlich jetzt mal eine Bold Prediction von mir. Die Houston Rockets, sorry an die Fans, mag auch anders abgehen, gewinnen kein Spiel mehr. Mhm. Ja, wenn Chris Paul noch fit zurückkommt, dann wird der Gap zwischen beiden Teams vielleicht noch ein bisschen größer. Kann schon sein. Ich sag 4-2. Du hast eben über ein Team oder in den Raum geworfen, ob vielleicht einem Team die Luft ausgeht. Selbiges wurde tatsächlich von Florian ohne Öke gefragt. Geht Atlanta nämlich die Luft aus? Und das ist, glaube ich, eine Serie, die wir oder vor allem ein Team, bei dem wir uns ein bisschen schwer tun, wenn wir uns jetzt schon in den Osten bewegen. Atlanta gegen Washington. 2-1 steht es jetzt für Washington. Haben das erste Heimspiel gewonnen, wieder ein Auswärtsspiel gewonnen. Das heißt, die Auswärtsbilanz der Washington Wizards in diesen Playoffs ist bisher 3-1. Ja. Atlanta ist so ein bisschen das Sorgenkind, finde ich. Also vor den Playoffs haben ihn ja alle trotz 60 Siegen in der Regular Season schon nicht unbedingt zugetraut, in die Finals einzuziehen. Jetzt mache ich mir aber gerade schon Sorgen um die zweite Runde, muss ich sagen. Auch wenn, und da kommen wir gleich auch nochmal zu, Washington mit John Wall einen riesen Verlust zu verkraften hat, aber Atlanta mit seinen 4 All-Stars, allen voran meiner Meinung nach Paul Millsap, der auch grippegeschwächt ist, aber keine gute Figur macht, sind da doch arg gebeutelt im Moment. Ja, ich weiß nicht, fangen wir vielleicht, wie du schon sagst, erstmal bei Atlanta an. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wer da der X-Faktor werden kann. Momentan sieht es so aus, als würde es Dennis Schröder von der Bank sein, der eine sehr, sehr gute Serie oder generell sehr gute Playoffs spielt. Eher so diesmal nicht den Floor General gibt, sondern eher der Scorer. War jetzt auch gestern Nacht der beste Scorer mit 18 Punkten. Aber ich weiß nicht, wer wirklich den Ausschlag geben kann. Wenn du sagst, dass innerhalb von, was sind es jetzt, 6, 8, 9 Spielen der beste Spieler von dir DeMar DeCarroll war. Mit Abstand. Und mit Abstand. Die 4 anderen Jungs, die neben DeMar DeCarroll spielen, alle All-Stars waren. Genau. Weiß ich nicht genau, ob das ein gutes Zeichen ist. Ich würde mir viel mehr von Jeff Teague versprechen. Gerade jetzt die beiden Spiele, wo John Wall nicht mit dabei war, musst du halt gnadenlos Ramont Sessions angreifen und versuchen, ihn meinetwegen auch in Foul Trouble zu bringen, dass dann der dritte Guard von der Bank kommt erst. Das verstehe ich nicht so, wieso da auch irgendwie, weiß ich nicht, einen Mike Scott gar keine Spielzeit bekommt, jetzt wo Pero Antic einen Nuller-Riegel gemacht hat, gestern gar nichts aus dem Feld getroffen hat und Paul Millsap mit einer Grippe geschwächt limitiert ist. Weiß ich nicht. Ich finde, man kann sich auf, also bis auf das Spielsystem der Atlanta Hawks, auf nichts so richtig verlassen. Weißt du, du kannst dich nicht drauf verlassen, dass Kyle Korver irgendwie jedes Mal 5 von 8 irgendwie von der Dreierlinie trifft. Du hast keinen Spieler, weder in Al Horford noch in Paul Millsap, wo du sagst, die 20-10, die haben wir schon mal. Das ist eine Bank, so wie andere Teams. Wir waren gerade bei den Clippers. Die 25-10 und 5 von Blake Griffin, die hast du schon mal im Sack. Da kannst du dich drauf verlassen. Wenn Chris Paul fit ist, hast du auch da die 20 und 10 Assists irgendwie im Sack. Aber bei Atlanta, da ist es dann doch eher so 16 und 7, 14 und 9, 18 und irgendwas. Und das ist für das andere Team, ich glaube, du musst keine Double-Teams schicken. Du musst auf keinen Spieler besonders Acht geben. Ne? Also du musst alle Spieler gut verteidigen. Vielleicht musst du nur darauf Acht geben, dass Kyle Korver nicht unbedingt seine Plays oben, seine Cuts laufen kann. Aber das ist es dann auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, Atlanta schwimmt so ein bisschen mit auf einem guten Niveau. Aber das reicht dann eben gegen gute Einzelspieler nicht. Und ja, an dieser Stelle nochmal Entschuldigung zum zweiten Mal bereits an Paul Pierce, der mich eines Besseren belehrt hat und doch selbstverständlich auch in seinem hohen Alter noch Playoff-Spiele entscheiden kann. Ja, gegen so eine Persönlichkeit hast du da, oder beziehungsweise so eine Persönlichkeit hat dann Atlanta einfach nicht. Hat er eigentlich Bank gecallt? Hat er gesagt, dass er... Hat er Game gecallt. Das war krass. So geil. Vielleicht nochmal für euch. Ich habe das nicht mitbekommen. Sein Game-Winner war natürlich mit dem Brett. Und jeder von euch, der mal auf dem Freiplatz oder auch im Verein Spiel gespielt hat oder spielt, eigentlich wird man immer komisch angeguckt, wenn der Ball vom Brett reingeht, außer du sagst irgendwie in der typischen Timmy Duncan Pose ja mit Brett vorher, ja. Dann ist das in Ordnung. Also call glass, genau. Wie die Amis sagen. Und dann wurde er eben gefragt im Interview, did you call glass on that shot? Und ein völliger Testosteron vollgepumpter Paul Pierce guckt ihn nur an mit glasigen Augen und flext auch dabei. Ja, ja. 37 Jahre alter Mann und sagt, nee, I called game und ist dann einfach weggegangen mit dem Interview. Genau, dann fragt er die nächste Frage und er läuft einfach weiter mit dem starren Blick nach mega vorne. Mega im Tunnel. Großartig. Ja, wie gesagt, aber das vielleicht fehlt den Atlanta Hawks ein bisschen, dass da einer ist, der sagt, ich traue mir so einen Wurf zu, ich nehme das Zepter mal in die Hand, weil das kannst du um Gottes Willen noch nicht Dennis Schröder auferlegen, so eine Bürde. Mike Muscala kennt Bazemore, alle gezockt, über 15 Minuten. Piero Antic auch 15 Minuten in Nuller Burger. Weiß nicht. Gleichzeitig müssen wir natürlich über John Wall sprechen. Ich bin ein großer John Wall Fan. Es ist einfach scheiße, muss man ganz ehrlich so sagen. Alle Basketball-Fans sind John Wall Fans. Dass man hört, dass er mehrere Knochen in der Hand gebrochen hat und da ist dann natürlich ein Riesendilemma, wie man das jetzt behandelt, ob man sagt, kommt John Wall wieder. Soll man es wirklich riskieren, dass sowas Fragiles wie die Hand jetzt gerade bei einem Point Guard dann eventuell in den nächsten Jahren ihn noch... Das ist unfassbar. Tony Allen hat jetzt gerade hier das Spiel klar gemacht und rastet aus. Alle Leute wedeln mit ihren Fahnen. Also ich weiß nicht, ich würde so viel mal geben, einfach mal in Memphis ein Playoff-Basketball-Spiel mir anzugucken. Das muss großartig sein. Aber zurück zu John Wall. Was meinst du denn? Sollen sie wirklich das Risiko eingehen und ihn zurückholen? Nee. Ich kann die Verletzung recht schlecht einschätzen, muss ich dazu sagen. Also Jalen Rose hat in der Basketball Hour von Grantland auf ESPN gesagt, er hatte das auch und ist 16 Spiele oder was damit ausgefallen, die ganze Preseason damals, als er diese Verletzung hatte. Also es sind 5 Brüche in der Hand, wenn ich das richtig verstanden habe. Irgendwie so. 5-mal, ja. Ja, und vor allem hat er danach auch noch weitergezockt. Er hat irgendwie das Handgelenk getaped gekriegt, dann weitergezockt. War dann wohl ziemlich stinkig, wie ich gelesen habe, auf die medizinische Abteilung der Washington Wizards, weil die eben erst nicht die richtige Diagnose gestellt haben und dann musste halt den Schock verkraften und jetzt das Spiel aussitzen. Aber ja, ist natürlich so ein Ritt auf einer Kanonenkugel, ne? Also wenn du ihn jetzt bringst und du verlierst die Serie trotzdem und die Verletzung wird schlimmer, dann kann es sein, dass sich das bis ins nächste Jahr mit reinträgt. Wenn du aber zockst und er verletzt sich nicht weiter und das geht alles gut und dadurch gewinnst du die Serie, das ist die andere Seite der Medaille. Aber ich würde da, glaube ich, bei meinem Franchise-Player auf Nummer sicher gehen und sagen, nee, Junge, für dich ist die Saison vorbei. Wir brauchen dich die nächsten 10 Jahre auch noch. Vielleicht nochmal ein Kapitel aus dem Phil-Geschichten-Oper-Buch. Ich habe mir auch mal die Hand gebrochen, Mittelhandknochen in meiner rechten Hand, also quasi dann die Wurfhand. Bin natürlich kein Profisportler, aber ich habe da dann auch so Screws reinbekommen, also so ein paar Nägel oder eine Platte. Und ich weiß nicht, lass es 1-2 Monate später sein. Wenn mir da jemand kräftig, weißt du, du lernst irgendwen kennen, ich war sogar dann auf Reisen und dir gibt jemand kräftig so die Hand, nee, mit dem Hand, also richtiger Händedrück. Ich bin an die Decke gegangen. Ich dachte so, Mann, es hat wirklich so wehgetan und ich weiß nicht, wie er da wirklich irgendwie auch mit so einem Brace vielleicht noch Basketball spielen sollte, wenn dann vielleicht auf 60, 70% Und wir haben eben über die Ceiling gesprochen. Ich glaube, sie können auf jeden Fall diese Serie für sich entscheiden. Klar, wenn du einmal in den Conference Finals bist, dann möchtest du auch machen. Und gerade so jemand Ehrgeiziges wie John Wall, der sich, glaube ich, selber als Anführer dieser Mannschaft auch sieht und definiert, der will da sicherlich mitmachen. Aber wenn du jemand 120 Millionen Dollar genau. geben möchtest, dann solltest du das vielleicht eher nicht. Die Versicherung ist da, glaube ich, nicht hoch genug, um eine Verletzung da in Kauf zu nehmen. Hat er Glück eigentlich, dass er, wenn er jetzt zurückkommen würde, gegen die Nice Guys aus Atlanta spielt und nicht gegen Tony Allen, der wahrscheinlich sofort Klavier auf seiner Hand spielen würde. 48 Minuten. Ich war übrigens kurz davor, Nene in das All-NBA 9-to-5 Team zu setzen, nachdem ich mich todes aufgeregt habe, dass er extrem lustlos gespielt hat in den ersten beiden Spielen. Hat er gestern 17 Punkte aufgelegt, 7 Rebounds, 4 Assists. Hatte mich besänftigt, damit warte ich also noch. Er darf sich noch nicht zu Joe Johnson gesellen. Müssen wir uns eigentlich mal überlegen. Diese Saison hat auf jeden Fall Rondo auch das 9-to-5 Siegel Moment, verdient. Rondo ist ja gar nicht zur Arbeit gekommen. Ah gut, das stimmt, richtig. Hatte er Rücken. Ja. Sind die Washington Wizards einfach zu groß? Ja. Mit Gortat, also Gortat 6 von 7, 7 von 9. Damit gewinnst du ein Spiel gegen Atlanta. Ja, das stimmt. Ja, wie gesagt, also ich finde einfach, es muss mehr kommen von Al Horford und Paul Millsap, so dass man sich darauf verlassen kann. Zum Beispiel bei Gortat weißt du auch, was du kriegst. Du kriegst maximal 10, 12 Punkte, aber du kriegst eben auch harte Defense, Offensiv-Rebounds und. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass die Atlanta Hawks da einfach nur so ein bisschen mitschwimmen. Ein Spieler, der auf jeden Fall sich ins Gedächtnis der Fans der Washington Wizards und auch der NBA-Fans gespielt hat, ist Otto Porter. Der hat nämlich mehrere Spiele wirklich, wirklich gut gezockt, hat allein gestern jetzt 17 und 6, glaube ich, aufgelegt und ist tatsächlich... Hätte er mal in der Saison machen können, als ich in dem Fantasy-Team hatte. Nein, klar, aber das ist jetzt genau der X-Faktor auf Seiten der Wizards, den wir vergeblich bisher bei Atlanta suchen. Das stimmt. Derjenige, also man kann, wie gesagt, gerne Dennis Schröder hier nennen, aber der ist nicht unbedingt ein X-Faktor. Man wusste, dass Dennis Schröder seine Spielzeit bekommt. Du brauchst jemanden, der, seinen Punkteschnitt auf einmal 8 Punkte anhebt und dir mal so ein random 20-Punkte-Spiel gibt oder so. Ja, vor allem fällt, glaube ich, also ohne seine Leistung jetzt irgendwie mindern zu wollen, um Gottes Willen, aber Dennis Schröder fällt jetzt gerade auch so auf, weil Jeff Teague eben nicht gut spielt. Ja, genau. Ne? Würde Jeff Teague seine Form spielen und auch irgendwie ein 20-10-Spiel haben oder so, dann hätte Dennis Schröder automatisch wahrscheinlich weniger Spielzeit, würde dementsprechend auch kleinere Stats auflegen und dann wäre er eben auch nicht gezwungen, in die Rolle des X-Faktors gehen zu müssen. Also es liegt für mich auch so ein bisschen an der schlechten Leistung von Teague in dem Fall. Ja. Kommen wir, glaube ich, zu der tendenziell interessantesten Serie. Oh ja. Obwohl eigentlich sind alle Serien natürlich sehr spannend. Bei der es gleich schon weitergeht. Im Osten Cleveland gegen Chicago, der Zweit gegen den Drittplatzierteste. Wahrscheinlich auch der Sieger dieser Serie, der Favorit auf den Titel im Osten. Steht derzeit 2-1 von durch Chicago durch einen Dreier Buzzerbeater von Derrick Rose im letzten Lizard. Spiel. Keine Emotionen zeigen ist das neue Emotionen zeigen, ja. Glaube ich. Also ich weiß nicht, er hat nach dem Spiel halt so gesagt, ja, jetzt frei übersetzt. Ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber das ist genau der Wurf, den ich mir als Spieler wünsche und bei dem ich mich freue, wenn ich in der Situation bin, diesen Wurf nehmen zu dürfen, und wenn er reingeht, freue ich mich natürlich. Großes Understatement, der läuft natürlich mit einer riesigen Eierschaukel aus der Arena raus, aber richtig so. Ich freue mich für ihn. Also wie viel Scheiße Derrick Rose gefressen hat in den letzten 2-3 Jahren, ist das genau das, worüber ich mich freue, dass er dann eben auch ein Spiel entscheidet mit so einem Game-Winner, wie er es früher immer gemacht hat. Natürlich war da ganz schön viel Semmel dabei, also den hat er bestimmt nicht so gecallt, wie der da reingeflogen ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Und du hattest eben noch wenn wir jetzt mal kurz bei dieser Szene bleiben, ein, zwei ganz interessante Beobachtungen, was die Defense der Cavs angeht, dass die vielleicht nicht optimal eingestellt war. Ja, ich habe mich einfach gefragt, wenn du jetzt Blatt bist im Timeout, du weißt, es wird für ein letzter Schuss aufgezeichnet von Thibodeau, es waren noch 3 Sekunden auf der Uhr, finde ich es einfach mal interessant, dass er antizipiert hat, dass Butler den Ball bekommt, weil LeBron war Gegenspieler von Butler und Shumpert hat Rose verteidigt. Und da hätte ich vielleicht das genau andersherum gemacht, weil ein Fallaway-Dreier von Butler ne, kannst du nehmen. Ich hätte tatsächlich mein Geld darauf gesetzt, dass Rose den Ball bekommt und auch den Wurf nimmt. Gerade wenn man sich angeguckt hat, wie er in den letzten Minuten versucht hat, das Spiel an sich zu reißen. Von den 25 Punkten, die Bulls in dem letzten Viertel gemacht haben, waren glaube ich 23 oder 24 von Butler und Rose. Also das war eine Two-Man-Show. Und wenn sie da geswitcht hätten und LeBron wäre bei so einem, ja, weiß ich nicht, Prayer-Dreier der Gegenspieler von Rose gewesen. Ist schwieriger, über ihn drüber zu werfen, ja. Aber ich finde das aus psychologischer Sicht von Thibodeau auch gar nicht schlecht, weil das Spiel stand unentschieden. Selbst wenn du diese Possession nicht triffst, hast du das Spiel nicht verloren, dann geht's halt in die Overtime. Dann aber Derrick Rose den Ball zu geben, um vielleicht daraus jetzt den Ultra-Confidence-Boost ziehen zu können für ihn, ist genau das richtige Play, glaube ich, weil bei Jimmy Butler brauchst du dir keine Sorgen machen, der spult einfach sein überragendes Repertoire im Moment ab. Da braucht er so einen Shot nicht, glaube ich, um sein Selbstbewusstsein nochmal ein bisschen in die Höhe zu treiben, aber für Derrick Rose kann sowas dann natürlich den Unterschied machen, damit er sich noch mehr zutraut und dann wirklich vielleicht wieder oder vielleicht dann zum spielentscheidenden Spieler der Serie werden könnte. Ja, also ich finde es einfach super spannend, auch so die Teams einfach zu vergleichen. Ich muss sagen, ich habe meinen Respekt vor Chicago, einfach weil du so viele Typen hast. Man wird jetzt sehen, ob Pau Gasol spielen kann im nächsten Spiel, da hat sich irgendwie ein bisschen was an der Leiste verletzt. Aber du hast sehr viele Optionen, zu denen du gehen kannst, während ich mir bei den Cavs immer noch nicht so überzeugt bin. Du hast halt nach wie vor einige, klar, Kyrie Irving hat bisher sehr gute Playoffs gespielt, 3 von 13 jetzt, ein Stinker im letzten Spiel. Macht sich das dann vielleicht auch in den letzten Spielen der Serie in der zweiten Runde bemerkbar, dass das deine ersten Playoffs sind? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, aber bei den Cavs finde ich, dass die größte Stärke von Chicago ist die größte Schwäche von Cleveland. Der Frontcourt. Ja. Und Tristan Thompson und Mozgov sind beide offensiv absolute Nullnummern. Ich meine, Tristan Thompson ist ein überragender Offensiv-Rebounder, das muss man wirklich sagen. Aber da braucht sich Chicago jetzt nicht unbedingt Sorgen zu machen. Andersrum, auf der Gegenseite, muss Cleveland höllisch aufpassen, wenn Mirotić auf dem Platz ist, wenn Pau Gasol auf dem Platz ist, wenn Taj Gibson auf dem Platz ist. Um Noah muss man sich vielleicht im Moment nicht so viel Sorgen machen, aber vielleicht ist das ja auch so eine Prediction von mir, wenn ich jetzt sage, naja gut, Noah hat keinen Einfluss auf die Serie, dass er im nächsten Spiel 30 Punkte macht, so wie Paul Pierce mich jetzt Lügen gestraft hat. Aber das ist eben genau, glaube ich, der Riesenunterschied. Und wenn dann Derrick Rose wieder zu alter Form zurückfindet, dann ist das, was den Backcourt angeht oder die kleineren Jungs in Anführungsstrichen, LeBron und Kyrie zusammen gegen Jimmy Butler und Derrick Rose, relativ ausgeglichen. Und dann würde ich doch eher den Vorzug den Chicago Bulls geben, weil der Frontcourt halt überragend ist. Ja, ich denke, dass wie bei den anderen Serien auch, ist jetzt das vierte Spiel entscheidend. Ich denke, dass LeBron jetzt, habe ich jetzt auch schon nach dem ersten Spiel, nach der Niederlage im Auftaktspiel gesagt, und da war es ähnlich. LeBron war da sehr viel aggressiver, hat viel mehr den eigenen Wurf gesucht, und ich glaube, da werden wir jetzt nochmal eine Stufe stärker von sehen. J.R. Smith ist zurück, er hat gestern in der Crunchtime bewiesen, dass er jemand ist, der sehr gut Dreier werfen kann, und das hat er auch gezeigt. Ja, LeBron muss einfach mehr zum Korb ziehen. 1 von 7 von der Dreierlinie und 8 von 25 aus dem Feld. Das reicht halt nicht. Das macht Chicago gut. Also sie bieten ihm die Schüsse an, die nimmt er dann, und sie wissen, dass wenn LeBron überhaupt eine Schwäche hat, dann ist es vielleicht der Distanzwurf, den er nicht so regelmäßig trifft. Aber LeBron muss da einfach mehr in den Post, und das wird ein Riesengegrinde jetzt gegen Taj, gegen Noah, wenn der dann verteidigt. Die sich übrigens auch wieder ein paar Sätze hin und her geschmissen haben. Apropos, hast du eigentlich mitgekriegt, dass Matt Barnes die Mutter von James Harden beleidigt hat und sich dann öffentlich dafür entschuldigt? Habe ich wieder. Matt Barnes hat so viel Geld unnötigerweise verloren in seinem Leben. Also manchmal, ich finde es ja cool, aber der Typ hat auch ein paar Gehirnzellen zu wenig im Kopf, glaube ich, manchmal. Aber was ich jetzt viel Besseres hier höre, lese, gerade bei Hoops Hype, ist mir gar nicht aufgefallen. Wie gesagt, ihr müsst uns beide entschuldigen, dass wir jetzt auch vielleicht nicht mit so Statistiken sprühen. Wir hatten einfach jetzt nicht die größte Zeit, uns, weiß ich nicht, die letzten 2 Tage damit zu befassen. Aber dafür haben wir ein paar feine Zitate für euch. Ich lese das jetzt mal vor, was Dennis Schröder, ja, Young Blood, zu dem Schuss von Paul Pierce gesagt hat, der nämlich über ihn drüber den Game Winner geworfen hat. A lucky shot is what Schröder 21 called it afterward. Also er hat ihn einen glücklichen Schuss genannt. Dann wurde wohl Paul Pierce danach gefragt, von wegen, ja, hier übrigens Schröder. Mhm. Erstmal, wer ist Dennis Schröder? Sagt er wohl. Der Typ, der dich verteidigt hat. Dann sagen sie, Pierce, 37, hat mit den Schultern gezuckt und hat gesagt, he's a little young, Also er ist ein bisschen jung. He hasn't been able to see it for 17 years. He probably missed with me playing 2K. Also für euch kurz übersetzt. Ja, Dennis ist wohl ein bisschen jung. Er hat die letzten 17 Jahre nicht wirklich aufgepasst. Und als er das letzte Mal 2K mit mir gespielt hat, hat er wahrscheinlich daneben geworfen. Also muss man Dennis Schröder ein bisschen, wenn dein Spiel ein Playoff-Spiel verliert und du bist bei einem Hall of Famer und der Papier wirft rein. Papier hat richtig Bock auf diese Playoffs. Der hat schon in Toronto nicht sagen. Nee, lieber nicht sagen. Damit provozierst du ihn nur noch ein bisschen mehr. Und ich halte mich jetzt sowieso zurück, was Paul Pierce angeht. Ja, ich bin gespannt. Wir können ja jetzt einfach mal sagen, wir gehen die Serien weiter. Wer gewinnt die nächsten Spiele? Haben wir jetzt deklariert, dass jetzt das vierte Spiel meist das Entscheidende ist für die Serie. Vorentscheidende, nicht Entscheidende. Gut, also von Chicago und Cleveland erstmal. Trotz eines 38-Punkte-Spiels von LeBron gewinnt Chicago und geht 3-1 in Führung. Krass. Hoffe ich. Ich bin für Chicago in der Serie. Ich glaube, Cleveland macht's. Ja? Ja, ich glaube, es ist immer so eine Sache, du gewinnst Serien, indem du Auswärtsspiele gewinnst. Und Cleveland muss einfach unter Beweis stellen, dass sie ein Auswärtsspiel gewinnen können. Ich glaube, dass es sehr schwierig ist, beide Heimspiele zu gewinnen. Das wird man jetzt vielleicht auch bei der Memphis-Serie sehen, die nach dem ersten Heimspiel, wo dann natürlich die Stimmung auch wahnsinnig aufgepusht ist, dass dann nochmal schwierig ist. Kommt natürlich sehr auf den Spielfluss drauf an, wie ob du zurückliegst, ob du vor bist. Ich kann mir vorstellen, dass die Serie ausgeglichen wird bei vielen der Serien. Und wer gewinnt die Serie dann am Ende? Chicago. Ja, ne? Chicago kommt in die Finals. Mhm. Ja, habe ich auch. Aber ich glaube, dass Washington ihr zweites Heimspiel gewinnt. Die Wizards. Ja, du willst auch unbedingt deine Wette gewinnen, deswegen. Ach so, ja, stimmt. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber für ein Altbier muss ich mich dann nicht auch unbedingt auch ohne John Wall? Ja gut, die Serie ist noch was anderes, aber ich weiß gerade nicht, wo es herkommen soll, einfach bei Atlanta. Ja, ja. Ja, das ist keine Verlässlichkeit, keine Konstanz, ja. Okay, gehen wir mal in den Westen rüber. Was sagst du da? Clippers, 3-1. Ach, du hast ja gesagt, Houston gewinnt kein Spiel mehr, ne? Yes. Schwierig. Auch nicht so, dass du wie bei LeBron sagst, okay, der hat jetzt mal ein 35-40-Punkte-Spiel, also, dass James Harden nicht sowas raushaut. Ich glaube tatsächlich, ich bin recht überzeugt, dass sie das Heimspiel, also die Clippers jetzt das Heimspiel auch wieder gewinnen werden. Wenn es 3-1 steht, kann es natürlich so sein, okay, du gehst nochmal nach Hause, du willst unbedingt und dann gewinnst du noch das fünfte Spiel, dann steht es 3-2 und dann, ne? Aber ich sag jetzt, das Spiel erstmal geht an die Clippers, glaube ich. Und dann wird es für mich die zweitinteressanteste Serie, Memphis gegen Golden State. Auch Ausgleich. Aber ich hoffe halt auf Memphis. Ich freue mich so sehr. Jedes Mal, jede Sekunde, die ich Memphis Defense spielen sehe. Ich möchte eigentlich es gibt es wahrscheinlich immer noch bei Sky, bei der Formel 1, gab es doch so unterschiedliche Einstellungen. Ich möchte die Clay Thompson Kamera haben. Ja. Permanent. Dass ständig das Gesicht von Tony Allen vor ihm auftaucht. Also ich glaube nicht, dass er mehr als 2,5 Mal lacht pro Spiel. Nee, das glaube ich auch nicht. Der will den Urlaub, der will, dass es vorbei ist. Endlich. Ja, mal schauen. Die Steph Curry-Cam wäre auch geil, wie er immer auf Hüfthöhe an Gasol und Sibo abprallt die ganze Zeit. Oder Kofus. Ich habe euch Zitate versprochen. Es gibt Zitate. Ein Zitat von dem Grandfather, Tony Allen. Er sagt, ja übrigens angesprochen auf Steph Curry und krasser Spieler, ist jetzt auch MVP geworden. Dann sagt er, ja, also der kann natürlich den Ball schon schön werfen und dribbeln kann er auch ganz gut, aber ist eigentlich nichts, was ich nicht schon mal gesehen habe. Das ist so geil, ne? Ja, ich glaube, wir sind mit den Serien durch. Ein paar Sachen sind wir euch noch schuldig. Insbesondere natürlich Fabians Commentary bei Twitter, der uns gefragt hat, wie ist das mit Doping? Vielleicht kurzer Verweis, müssen wir fast reumütig sagen. Wir hatten jetzt nicht, glaube ich, spreche für uns beide, nicht die wirkliche Chance, da tief rein zu sinken. Aber es ist schon ein Thema, was uns beide auch befasst. Wenn wir hier mal nachts irgendwie sitzen und Basketball gemeinsam gucken, sprechen wir schon ab und zu auch mal darüber, wie es denn sein kann, dass in den anderen amerikanischen Profiligen, mir fällt jetzt spontan die NFL ein, weil ich mich da ganz gut auskenne, aber auch hier beim Baseball ist das ja sehr bekannt, was so PEDs, ja, also Performance Roids. Enhancing Drugs, betrifft, ist ja sehr präsent. Und in der NBA ist es extrem leise. Totgeschwiegen, kann man fast sagen. Hedo Turkoglu, Rashad Lewis und Nick Calathes dieses Jahr sind drei Spieler zum Beispiel, die gedopt worden sind. Alle Spieler, die jetzt nicht... erwischt worden sind. Ja, ja. Genau. Ja, ja. Die auch gesperrt worden sind von der Liga dann, meist so für 10 Spiele. Ich glaube, Nick Calathes sogar für 20. Aber keine dieser Muskelpakete, die durch die Halle fliegen. Und wo du dann denkst, ich möchte das immer ganz gern vergleichen, ich habe früher ganz gern mal den am meisten verseuchtesten Sport gesehen, was das betrifft, nämlich die Tour de France, Radsport. Oh, ich auch. Und ich kann nie vergessen, wie dann Lance Armstrong am Sind Tag... Sind wir uns einig, dass Ulle nicht gedopt hat bis heute? Natürlich nicht. Ja, nein, gut. Das wurde auch nur von seinem Management dann irgendwie belabert. Nein, aber halt, wo Lance Armstrong am Tag, nachdem er eingebrochen ist, auf einmal aus dem Sattel gestiegen ist, da irgendwie Alpe d'Huez oder so und dann halt diese klassische... Und auf ihn gewartet hat, das werde ich ihm nie verzeihen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber zurück, um den Bogen zu spannen... ich möchte jetzt nicht ketzerisch sein, aber wie kann es sein, dass diese Jungs 100 Spiele pro Jahr machen, jeden zweiten Tag und dann solche Leistungen abgeben? Ja, ich glaube, also bei dem, sagen wir so, es gibt ja zwei Arten von Doping. Die eine Art pusht dich zu besseren Leistungen oder zu Höchstleistungen und die andere Art sorgt dafür, dass du dich schneller erholst. Ja. Und diese Art soll jetzt auch ab der nächsten Saison eben von der NBA stärker überwacht werden. Blutdoping zum Beispiel. Genau, und ich glaube, das ist gerade im Basketball noch viel wichtiger. Wenn man jetzt sieht, in den Playoffs jeden zweiten Tag ein Spiel, du hast im Grunde nur, du hast keine, wenn du auch noch reisen musst, keine 24 Stunden Zeit, dich zu regenerieren. Du gehst ins Bett, isst was, machst vielleicht ein bisschen Auslaufen, gehst zur Massage, ins Eisbecken und eigentlich musst du dir dann schon wieder die Schuhe anziehen, zum nächsten Spiel reisen. Deswegen ist das, glaube ich, noch für die Spieler nochmal, ja, wie soll man sagen, wäre eine effizientere Maßnahme, diese Art von Aufputschmitteln beziehungsweise von Mittelchen zu nehmen, die dir helfen, dass dein Körper einfach am nächsten Tag genauso schnell laufen kann wie am Vortag. Da hat die Liga auch einfach eine Verpflichtung. Die Liga, die NBA ist so global geworden, du kannst die Augen da nicht mehr vor verschließen. Also nicht, dass es jetzt irgendwie eine solche wäre, aber du bist natürlich eine Maschine, ja, eine PR-Maschine, die gut geölt läuft, die sehr viel Geld einnimmt. Dann hast du aber auch, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, eine Verpflichtung, ein sauberes Haus zu haben oder zumindest dich als solches darzustellen. Und um das zu gewährleisten, muss besser kontrolliert werden, muss häufiger kontrolliert werden. Und im Zweifel musst du auch hier und da mal ein paar Leute rausfischen, die jetzt nicht irgendwelche, tut mir leid, griechischen Point Guards sind, die nicht über ein Telefonbuch springen können, sondern da musst du auch nicht so Angst haben, mal größere Namen vielleicht zu nehmen. Ich möchte jetzt hier kein riesiges Mutantentier, das in Cleveland beheimatet ist und aus Ohio kommt, irgendwie nennen. Aber wenn man sich jemand anschaut, wie Nate Robinson auch meinetwegen, ja, jetzt nicht so ein Alpha-Tier. Kannst du nicht so machen. Du kannst nicht so aussehen, ehrlich gesagt. So, auch wenn du 24 Stunden im Gym bist. Vor allem, wie kannst du so definiert und trocken sein wie die Bodybuilder, sagen, also wirklich kein Gramm Fett und kein Wasser unter der Haut und trotzdem eben solche Höchstleistungen bringen. Bodybuilder schwitzen nach 3 Treppenstufen, die so aussehen. Und die Jungs laufen wie Pferde die ganze Zeit über den Platz und das mindestens 82 Mal pro Saison. Ja, kommen wir vielleicht zu etwas Witzigerem, was ja, ich mir auch noch von letzter Woche aufgeschrieben hatte. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer es war. Er hatte gefragt, hey, die Spielergewerkschaft hat jetzt auch so ein paar Awards rausgegeben, die sie irgendwie einführen wollte. Ich lese da mal ein paar vor. Best Defender zum Beispiel, Global Impact Player, was auch immer das ist. Hardest to Guards, Clutch Performer, Best Homecourt Advantage, miau, miau, miau. Was haben wir denn für Awards, die wir vorschlagen würden? Und da muss ich ganz ehrlich direkt sagen, den Hold Me Back Award, der Fake Tough Guys. Stimmt. Den müsste man auf jeden Fall einführen. Ich glaube, J.R. Smith wäre da auch ganz weit vorne oder vielleicht auch ein Carmelo Anthony, so weiß ich. Obwohl nicht mehr früher in dieser, wo er bei Denver gespielt hat, Schlag. Aber seit er draußen vor der Halle vor dem Bus auf Kevin Garnett gewartet hat. Kevin Garnett musste eigentlich den Kevin Garnett ist Nummer 1. Der bellt wirklich. Jason Terry ist auch sehr gut für den Hold Me Back Award. Stimmt. Sehr interessant finde ich auch der Most Spending Player, habe ich es jetzt einfach mal genannt, aber jetzt im Bösen, der am meisten Geld rauswirft einfach. In dem Sinne, Gilbert Arenas hatte einen Shark Tank in seinem Pool. JR hat einen Panzer. Hat sich einen Panzer gekauft. Das ist ja großartig. Was habe ich noch? Carmelo hat sich für eine halbe, pass auf, für eine halbe Million Dollar eine Uhr gekauft. Wie geisteskrank kann man sein? Eine halbe Million Dollar. Rotweinbad von Rotweinbad. Das Rotweinbad. Ein ganzes Bad voller Rotwein. Auch das Skurrilste war, der hat da sogar mal einen Reporter mit reingenommen. Die saßen da zu zweit drin. Ja. Also das war mein lieber Mann. Sehr erotischer Moment. Ja. Romantisch. Coach der Just Doesn't Get It Award könnte so vom Außen in an Lionel Hollins gehen, den du auch nochmal in den Schlagzeilen gehabt hast. Ja, ein weiteres Zitat, ist ja heute die Folge der Zitate. Lionel Hollins, völlig ohne Not und ungefragt, hat gesagt, Darren Williams ist übrigens kein Franchise-Player mehr. Eine schöne Offseason, ciao. Lionel Hollins hat übrigens die letzten zwei Jahre in einem Loch in Alaska mit, Inuit verbracht und hat Robben gejagt. Deshalb auch seine krummen Finger. War nicht sehr erfolgreich. Ja, in diesem Loch saß, glaube ich, auch Byron Scott, dem nämlich entgangen ist, dass Dreierwerfen doch eine Waffe im Basketball sein kann und mehr Punkte bringt als Zweierwerfen. Und Carlos Boozer, der sich Schuhcreme auf seinen Kopf schmiert. Ja, vielleicht auch Doc Rivers. Stimmt. Ja? Wie sieht der überhaupt aus? Ja, weiß ich auch nicht. Naja. Sieht auch aber aus. Gut, ich meine, wir wollen jetzt nicht hämisch sein. Wir haben einfach Spaß daran, alle Facetten des Basketballs zu beleuchten. In dem Sinne auch noch Things That I Don't Like. Der Slogan von TNT, die ja jetzt quasi jedes Spiel eigentlich übertragen, heißt Hero Ball. Wieso? Hero Ball ist für mich eine absolut negativ konnotierter Begriff. Das heißt, Hero Ball ist, wenn Contested, du schön einfach alleine, ohne deine Mitspieler zu sehen, irgendeinen Wurf nimmst. Hero Ball ist für mich das Gegenteil zu dem, was die Spurs perfektioniert haben oder was Atlanta gespielt hat oder Golden State. Also verstehe ich nicht, wieso das unbedingt jetzt abgefeiert werden muss. Und ich mag Joey Crawford nicht. Der Stirnacken-Referee, ich verstehe nicht, dass der größte Selbstdarsteller vor dem Herrn, und langsam geht mir das echt ein bisschen auf den Geist, wie die Referees halt irgendwie sich auf eine Stufe stellen wollen mit den Spielern und ja, alle müssen die Vornamen kennen und so. Ja, ja, finde ich auch. Finde ich ein bisschen nervig. Ich habe noch ein Zitat zum Abschluss. Zitate-Pott. Von Tony Allen. Crickets ist der englische Begriff für Grillen. Kennst du das schon? Ja, ja. Das finde ich großartig. Er sagt, Haters are like crickets. Crickets make a lot of noise. You hear it, but you can't see them. Then, right when you walk by them, they're quiet. Der Poet Tony Allen. Also wenn das ihr war das nächste, bevor er seine Finger angespitzt hat, um wieder auf Clay Thompson einzustechen. Ist auch einfach psychologisch eine grandiose Art und Weise. Jeder Mensch kann das ja machen. Das nächste Mal, wenn ihr in Südeuropa im Urlaub seid oder irgendwo, wo es zirpende Zikaden gibt. Ihr lauft einfach Johann an den Bäumen. Wolfgang von Allen. Mit eurer Freundin lang. Und sagst du, Schatz, hörst du das eigentlich? Das sind die Haters. Ja. Wie guckt dich deine Freundin an? Da machst du doch alle. Psst, hörst du die Haters? Grandios. Okay, ich glaube, wir sind durch. Nicht. Bisschen albern heute geworden. Ja, tut uns leid. Das Wetter ist sehr gut. Wir haben ein paar Bälle versenkt heute. Wir sind einfach guter Laune, mal ein bisschen freie Zeit zu haben. Es wird hoffentlich nicht so, die Arbeit will, so lange dauern bis zur nächsten Folge. Und ihr gönnt euch heute Abend hoffentlich Spiel 4 zwischen Cleveland und Chicago. Und dann könnt ihr uns fleißig bei Facebook schreiben, ob wir denn genauso viel Blödsinn erzählt haben, wie ich damals mit der Paul Pierce-Geschichte. Ist ja wirklich großartig, auch wenn ihr uns vielleicht über iTunes, wenn ihr denn über ein Apple-Produkt uns hört, nochmal ein Review gibt. Das hilft uns wirklich sehr, weil wir dann ein bisschen in den Rankings steigen. Das wäre cool, ja. Und uns natürlich extrem freuen, kompetitiv sind, wie wir sind. Gibt die Grindfathers Düsseldorfs quasi. Gibt auch ein Bier ausgegeben, wenn wir mal einen von euch erwischen. Jeder, der beweisen kann, dass er bei iTunes ein Review geschrieben hat, kriegt ein Bier. Auch und echt einfach mal ganz ganz locker mal reingefragt. Falls ihr aus Düsseldorf oder Umgebung mal hört, freuen wir uns irgendwie, vielleicht kriegen wir mal hin, irgendwie ein bisschen Basketball spielen zu gehen. Also egal wo, wann, schreibt einfach mal, vielleicht habt ihr Lust. Sehr gut. Dann bis die Tage. From downtown. Reingehauen.